ولقد جاءكم موسى بالبينات. Und Musa war zu euch mit den klaren Beweisen gekommen. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Dann nahmt ihr euch das Kalb, nachdem er weggegangen war, und habt Unrecht getan. Ja, wieder dieses Thema, das Kalb. Und das Kalb ist hier nur ein, die Art, wie sie diesen Schirk, diese große Sünde begangen haben. Aber jeder Mensch hat irgendein Kalb, wenn ihr versteht, in seinem Herzen. Die Liebe zu diesem Kalb oder was immer da man am Herzen tragen mag, kann und mag so groß werden. Und dafür müssen wir halt uns schützen und aufpassen, dass sie die Liebe zu Allah übertrifft. Und da birgt sich eine große Gefahr für den Gläubigen. Ja, dass das Herz so besetzt wird von einer Liebe und Verlangen nach etwas anderem, dass die Gebote Allahs in den Hintergrund rücken. Das darf nicht passieren. Und als wir mit euch einen Bund schlossen und über euch den Berg emporragen ließen, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, und höret. Da sagten sie, wir hören, doch wir widersetzen uns. سمعنا وعصينا. Wir hören, aber wir widersetzen uns. Wir hören schon mit der Absicht zu, dass wir nicht gehorchen wollen. Was sollen die Gläubigen aber dagegen sagen? Allah SWT sagt im Koran, die Gläubigen sind ja die, die sagen, سمعنا وعطعنا. Wir haben gehört und wir gehorchen. Man muss wollen, die Absicht haben zu gehorchen. Man muss den Entschluss fassen zu gehorchen. Es wenigstens versuchen. Es wenigstens versuchen. Aber wieder, wenn das Herz so trunken ist in der Liebe zu etwas anderem, dann hat man noch nicht mal die Absicht, es wenigstens zu versuchen. Wir hören, doch wir widersetzen uns. Und sie wurden in ihren Herzen durch das Kalb trunken gemacht. Trunken durch das Kalb? Trunken durch die Liebe zum Kalb und ihres Unglaubens willen. Sprich, schlecht ist das, was euer Glaube euch befiehlt, wenn ihr Gläubige seid. Ist das, was euer Glaube bei euch hervorbringt? Dass ihr Allahs Gebote in leicht empfindet und leicht sagen könnt, nein, wir wollen nicht hören, wir werden nicht gehorchen? Sprich, wenn die Wohnstätte des Jenseits bei Allah nur euch gehört, unter Ausschluss anderer Menschen, dann wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Wieder sind Bani Israel angesprochen und alle, die in dieselbe Beschreibung reinfallen würden. Bani Israel, warum hat sie immer wieder so gefrevelt und so gesündigt und übertreten? Erstmal, das erfahren wir noch an einer anderen Stelle im Koran, weil sie Allah nicht so wertschätzten und werteten, wie es rechtens ist und wie es sein Recht ist, gewertet zu werden. Und zweitens, und natürlich gibt es auch viele andere Gründe, aber grob unterteilt, der zweite Grund, dass ihr Glaube ans Jenseits, an die Auferstehung, an die Verantwortlichkeit über die eigenen Taten, dieser Jenseitsglaube war aber ihnen sehr, sehr schwach. Wenn, dann glaubten sie erfundenen Glaubensartikel darüber, dass Nein gibt vielleicht gar nicht, oder wenn wir überhaupt bestraft werden und ins Höllenfeuer kommen, dann sowieso nur für kurze Zeit. Alles nur hören sagen. Wie wir vorhin schon gelesen haben, habt ihr ein Versprechen darüber von Allah bekommen? Keine Basis für das, was sie da einfach an Wunschvorstellungen folgten. Egal was wir tun, letztendlich kommen wir sowieso ins Paradies. Ja, und das lässt einen schon erinnern an viele bekannte Einstellungen, die wir auch unter uns Muslimen finden, dass wir uns schon irgendwo vielleicht fälschlicherweise darauf ausruhen, dass egal, was wir sonst so tun, an Sünden, Vernachlässigungen oder sogar Freveltaten, letztendlich kommen wir ja sowieso ins Paradies. Und das sind Dinge, die sind Allah allein überlassen und keiner sollte sich auf so ein Wunschvorstellungen ausruhen. Doch nie werden sie ihn herbeiwünschen. Also sie werden den Tod nie herbeiwünschen, wegen dessen, was ihre Hände vorausgeschickt haben. Ja, weil die schon genau wissen, was sie eigentlich an Sünden vorausgeschickt haben. Und Allah kennt die Ungerechtigen, kennt die Ungerechten. Und bestimmt wirst du sie unter allen Menschen am gierigsten nach Leben finden. Unter allen Menschen wirst du sie am gierigsten nach Leben finden. Weil sie einerseits zwar sagen, ja, wir werden sowieso nicht bestraft, wir kommen sowieso letztendlich ins Paradies und wenn, dann werden wir nur für kurze Zeit bestraft. Aber letztendlich wissen sie, was sie eigentlich an Taten fabriziert und vorausgeschickt haben. Deswegen sind sie am gierigsten unter allen Menschen nach dem Leben. Und mehr noch als diejenigen, die sogar Götzen anbeten. Manch einer von ihnen möchte, dass ihm ein Leben von 1000 Jahren gewährt wird. Doch auch dadurch hält er sich von der Strafe nicht fern, auch wenn ihm ein hohes Alter gewährt würde. Und Allah sieht wohl, was sie tun. Denn egal, wie lang einer von uns lebt, wohin kehrt er letztendlich zurück? Zu Allah. Und was wird er dort tun müssen? Verantwortlichkeit zeigen für seine eigenen Taten. Einige von den Gelehrten von Bani Israel pflegten auch zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, zu kommen und ihn zu fragen, dass wer bringt dir den Koran, wer bringt dir die Offenbarung? Und als dann geantwortet wurde, dass das der Engel Jibril, a.s. Gabriel, sein würde, da sagten sie, dieser Engel, das ist der Engel, der auf uns mit Strafe herabgekommen ist. Seine gebrachte Offenbarung werden wir nicht akzeptieren. Verstehen Sie denn nicht, dass die Engel nicht aus eigenem Willen etwas bringen, sondern letztendlich die Botschaft doch von Allah kommt? Deswegen sagt Allah, sprich, wer auch immer Jibril zum Feind nimmt, so hat er ihn, den Koran, doch mit Ermächtigung Allahs in dein Herz herabgesandt, als Bestätigung dessen, was vor ihm war, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wer auch immer zum Feind wurde gegen Allah und seine Engel und seine Gesandten und Jibril und Mikael, so ist wahrlich Allah den Ungläubigen ein Feind. Jibril und Mikael, also Mikael und Jibril sind und Gabriel sind die Engel, die Allah hier benennt. So ist wahrlich Allah den Ungläubigen ein Feind. Ja, und das war wieder ein fadenscheiniger Grund, den sie hervorbrachten, um wieder eine Ausrede zu haben, dass sie ja diesen Glauben nicht folgen könnten. Ja, wer die Botschafter verabscheut, dann verabscheut er in Wahrheit was? Er verabscheut die Botschaft. Wer die Botschaft verabscheut, verabscheut eigentlich was? Denjenigen, der ihn gesandt hat. Deswegen Allah sagt, wer das alles befeindet, Allah ist ihnen wahrlich auch ein Feind. Und wir haben dir gewiss klare Zeichen herabgesandt. Und niemand leugnet sie, außer den Frevlern. Ist es denn nicht immer so, dass jedes Mal, wenn sie ein Bündnis eingegangen sind, ein Teil von ihnen es verwirft? Die meisten von ihnen glauben es doch nicht. Ja, ihr seht also, die Tatsache, das Versprechen gegenüber Allah, Bündnisse, die man mit Allah schließt oder auch in seinem Namen mit der Schöpfung schließt, dass das ist eine unverrückbare Eigenschaft des Gläubigen, dass er diese Bündnisse einhält. Wir haben gesehen, wie oft Allah das tadelt, streng tadelt, die Tatsache, dass Menschen Bündnisse einfach verwerfen, brechen, vernachlässigen, sich nicht mehr darum kümmern. Immer wieder dieses Thema, Versprechen, Bündnisse, Treue, zum Wort stehen, Wahrhaftigkeit, das sind alles Grundprinzipien in dem Charakter eines Gläubigen. Und als nunmehr zu ihnen ein Gesandter von Allah kam, das bestätigend, was in ihrem Besitz ist, da hat ein Teil von ihnen, denen das Buch gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nichts wüssten. Hinter ihren Rücken geworfen, also so behandelt, als ob es etwas ist, das man einfach mal wegwerfen kann. Keine Wichtigkeit gegeben, keine Aufmerksamkeit geschenkt, vernachlässigt, vergessen. Und sie folgten dem, was die Satane während der Herrschaft Salomos vortrugen. Während der Herrschaft des Propheten Suleiman, a.s., haben die Schayatin bestimmte Dinge verbreitet. Doch nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Satane. Weil in bestimmten Kreisen unter Bani Israel hat sich dann der Glaube ausgebreitet, dass ja Suleiman, a.s., derjenige gewesen wäre, der diese Ungläubigkeiten, der diese Sündhaftigkeiten verbreitet hätte, und die Propheten Allahs sind fern von so einem Vorwurf. Die Satane waren ungläubig. Sie brachten den Menschen die Zauberei bei. So wie das, was den beiden Engeln in Babel, Harut und Marut, herabgesandt wurde. In der Stadt Babel, den zwei Engeln Harut und Marut, auf ihnen herabgesandt wurde. Die beiden jedoch haben niemanden etwas gelehrt. Und damit ist hier die Magie, die Zauberei gemeint. Ohne dass sie gesagt hätten, wir sind nur eine Versuchung. So werde nicht ungläubig. Ja, daraus lernen wir auch, dass die Zauberei ist sowieso eine der größten Sünden, eine von den großen Sünden, von den vernichtenden Sünden. Und hier erfahren wir sogar, dass sie auch dass sie den Menschen ungläubig macht. Ja, den Gebrauch von ihr, dass sie den Menschen ungläubig macht. Und wir merken auch, wenn Allah SWT sagt, sie folgten dem, was die Satane vortrugen. Und davor haben wir gelesen, sie warfen das Buch Allahs hinter ihren Rücken. Sie haben das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen. Und daran sehen wir auch, dass wenn ein Volk im moralischen, religiösen Niedergang sich befindet, wenn es sich im Untergang befindet, dann folgt sie nicht mehr dem Buch Allahs, sondern was ersetzt sie dann, um ihre spirituellen Bedürfnisse zu befriedigen? Dann folgt sie dem Aberglauben, der Magie, der Zauberei. Solchen abergläubischen Ritualen, solchen Dingen wird dann gefolgt. Darin findet man Interesse und Befriedigung für die eigenen, ja, weil jeder Mensch hat spirituelle Bedürfnisse. Und dort suchen sie die Stillung dieser Bedürfnisse. Aber Allah warnt uns, Magie ist Kufr. Trotzdem erlernten sie sie. Und was ist das größte Ziel in der Magie? Diese beiden, ohne dass sie gesagt hätten, werde nicht ungläubig. Und sie lernten von den beiden das, womit man zwischen dem Mann und seiner Ehegattin Zwietracht herbeiführt. Das ist eines der größten Ziele. Hier steht sogar eines der Ziele, dass man die Ehe und die Ehe hier als kleinste Pfeiler der Gesellschaft, als kleinste Zelle der Gesellschaft, die Ehe, das Haus, das Heim, die Familie, dort Zwietracht sät, sie vielleicht sogar zur Trennung bringt, sie auseinandergehen lässt. Und das wirkt sich dann auch weiter aus. Wenn die kleinste Zelle der Gesellschaft bröckelt und kaputt geht, dann wird das über kurz oder lang sich nicht nur auf die Kinder, sondern die Kinder gehen raus in die Gesellschaft und so wird sich diese Auswirkung in die gesamte Gesellschaft, wird sie weitergegeben. Und wo wird die nächste Generation denn erzogen? In den Heimen, in den Familien, ja, in den Häusern. Und wenn dort keine Ruhe ist, wenn dort Zwietracht, Streit, Ablehnung und Abneigung und vielleicht sogar Verabscheuung ist, dann ist wahrlich die ganze Gesellschaft in Gefahr. Ja, und wie soll so eine Gesellschaft dann die Botschaft Allahs anderen Menschen nahebringen? Ja, wir sehen also, das ist eine Riesenauswirkung. Da wird viel, viel davon betroffen, wenn hier die kleinste Zelle der Gesellschaft angegriffen wird. Ja, deswegen auch, wenn wir auch in unserem Alltag sehen, egal wie viel wir lesen, lernen, studieren oder sonst versuchen, unseren Iman zu stärken und zu pflegen. Aber es ist nicht dasselbe, jemanden über Islam oder über Allah zu erzählen, wenn man zu Hause Eheprobleme oder Streit oder Zwietracht hat, als wenn man zu Hause ein Hort des Friedens hat. Ja, das sind Dinge, die müssen geschützt und gepflegt werden. Und Magie, das ist ein langes, langes Thema, aber deren Auswirkungen wird man auch nur loswerden oder sich beziehungsweise davor schützen können, wenn der Iman stark ist, das Festhalten der Religion stark ist, mit all ihren Einzelheiten. Wenn das stark ist, dann kann man sich dagegen auch schützen und beziehungsweise dagegen wehren. Ja. Doch sie fügen damit niemanden Schaden zu, es sei denn mit der Ermächtigung Allahs. Also die Magie und die Magier können auch nicht einfach nur tun, was sie wollen, sondern auch da kommt Schaden auf den Allah es zulässt, Nutzen wird dem geben, dem Allah zulässt. Alles passiert mit der Ermächtigung Allahs. Und sie lernten, was ihnen schadet und ihnen nichts nützt. Ja, da ist kein Nutzen darin, in der Magie des absoluten Nutzloses Wissen. Und doch wussten sie, dass wer es erkauft, keinen Anteil am Jenseits hat. Das wussten sie. Aber trotzdem war die Verlockung so groß, dass sie es trotzdem erlernt haben. Schlecht ist wahrlich das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben. Hätten sie es nur gewusst. Eben hieß es, sie wussten, jetzt heißt es, hätten sie es nur gewusst. Ja, weil wahres Wissen nämlich das ist, was dich auch Taten tun lässt. Hätten sie aber geglaubt und wären gottesfürchtig gewesen, so wäre eine Belohnung für sie von Allah besser gewesen. Hätten sie es nur gewusst. O ihr, die ihr glaubt, sagt nicht, achte auf uns, sondern sagt, schau auf uns und hört auf den Propheten. Und den Ungläubigen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Hier werden die Gefährten unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, werden ihnen die Adabul Majlis, die Manieren, das richtige Benehmen bei einer gemeinsamen Sitzung, besonders in einer Sitzung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegenwärtig ist, diese Manieren, Benimmregeln werden ihnen gelehrt. Wir müssen wissen, zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Medina vor allem, gab es Zusammenkünfte, die Menschen saßen zusammen in der Moschee, wurden belehrt, wurden unterrichtet. Und zu diesen Sitzungen, wo auch Neuigkeiten weitergegeben wurden, pflegten auch die dort ansässigen Nachbarn jüdischer Abstammung von Bani Israel, die pflegten auch dorthin zu kommen, zuzuhören. Und es gab ein Wort, das die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gebrauchten, wenn sie etwas nicht genau verstanden, etwas verpasst hatten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, etwas ihnen nicht ganz klar war, dann pflegten sie so ein Wort zu sagen, welches hieß Ra'ina, achte auf uns. Jetzt war es aber so, dass einige der Heuchler und einige der Menschen von Bani Israel, die dort auch hinkamen und nicht diesen Respekt mitbrachten, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Sitzung gebührte, dass sie dieses Wort nahmen, es verdrehten und es benutzten, um sich über die Sitzung und über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu belustigen, lustig zu machen, den Ernst aus der Sitzung herauszunehmen. Ja, und kurz gesagt, schlechtes Benehmen zu zeigen. Und zwar, was taten sie? Sie sagten nicht Ra'ina, achte auf uns, sondern Ra'ina, unser Hirte. Ja, durch dieses lange I wird die Wortbedeutung völlig verändert und es bedeutet nun unser Hirte. Und das ist natürlich eine große Respektlosigkeit gegenüber einer solchen Sitzung schon allein, geschweige denn unseres geehrten Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, Allah sagt diesen Heuchlern und diesen Menschen aus Bani Israel, denen sagt er nichts. Denen lässt er keine Erziehung zuteil werden. Sondern wen erzieht er? Er erzieht die Gefährten unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, lasst das Wort ganz weg. Lasst das Wort weg, das von anderen missbraucht werden kann. Sagt ein anderes Wort. Ersetzt es ganz und gar. Sagt lieber, schau auf uns. Undurna. Und damit es überhaupt erstmal gar nicht so weit kommt, dass ihr sowas sagen müsst, und hört, hört aufmerksam zu, damit es nicht so weit kommt, dass ihr so etwas überhaupt sagen muss. Und was die Ungläubigen angeht, die sich über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam lustig machen, und den Ungläubigen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Ja, weil manche Dinge können wir einfach nicht ändern. Wir lernen daraus auch, wir sollen also, soweit es geht, niemals, niemals eine Möglichkeit bieten, wenn es anders geht natürlich, aber soweit es geht versuchen, eine Möglichkeit bieten denen, die Missbrauch damit machen können, sich über die Religion lustig machen können, sie beschuldigen oder sonst wie irgendwie versuchen zu erniedrigen, diesen Menschen sollen wir niemals einen Anlass durch Worte, durch Taten oder sonst wie, sollen wir keinen Anlass ihnen bieten. Ja. Diejenigen, die ungläubig sind unter den Besitzern des Buches von den Ahl al-Kitab und den Götzenanbetern, möchten nicht, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn herabgesandt wird. Doch Allah zeichnet mit seiner Barmherzigkeit aus, wen er will. Und Allah besitzt die große Huld. Ja, deswegen machen sie das ja, diese Missgunst. Das Nein, die sollen jetzt nicht etwas lernen. Warum kommt auf die diese Barmherzigkeit herab? Und deswegen auch jemand, der dir etwas missgönnt, der wird auch versuchen, sich zu belustigen, dich zu erniedrigen, um zu zeigen, dass das, was du da kriegst, ist ja eh nicht so bewundernswert. Ja, und deswegen diese Missgunst, Allah hat die uns offengelegt. Wenn wir eine Aya aufheben, einen Vers aus dem Koran aufheben oder der Vergessenheit anheimfallen lassen, so bringen wir eine bessere als sie oder eine gleichwertige hervor. Weißt du denn nicht, dass Allah Macht über alle Dinge hat? In diesem Vers wird das Thema Naskh, die Abrogation im Koran angesprochen, weil manche Menschen sich fragten und das auch äußerten, diese Fragen, dass warum es so ist, dass manchmal ein Vers herabgesandt wurde und dann wieder die Rezitation von dem Vers und auch der Befehl des Verses wieder abrogiert wurde und man ihn vergessen hat. Allah hat zugelassen, dass man ihn vergessen hat und Allah gab einen anderen Befehl. Erst hat er diesen Befehl gegeben, später einen anderen. Und warum ist es manchmal auch so passiert, dass zwar die Rezitation der Vers selber in äußerlicher Form übrig blieb, wir lesen ihn heute noch, aber der Befehl, der den Vers beinhaltete, dieser Befehl wurde abrogiert, abgeschafft. Warum war das so? Warum hat Allah nicht direkt alles auf einmal so offenbart, wie es letztendlich sein sollte? Und das ist die Weisheit von Allah, soweit wir sie verstehen, dass Allah den Koran gemäß den Bedürfnissen der Menschen herabgesandt hat. Und manche fragten so, warum das so ist. Hier ist also die Antwort, wenn wir das tun, Allah hat Macht über alle Dinge und nichts, was Allah tut, ist ohne Weisheit. Weißt du denn nicht, dass Allah die Herrschaft über die Himmel und die Erde gehört? Und außer Allah habt ihr weder Freund noch Helfer. Oder wollt ihr euren Gesandten ausfragen, wie früher Musa ausgefragt wurde? Also stellt nicht solche Fragen, ja, wie in die Richtung wie Bani Israel, wie sie mit Musa gemacht haben. Und wer den Unglauben gegen den Glauben eintauscht, der ist gewiss von rechtem Weg abgeirrt. Viele von den Besitzern des Buches möchten euch, nachdem ihr gläubig geworden seid, gern wieder zu Ungläubigen machen. Warum wollen sie das machen? Hier steht, aus Neid in ihren Seelen, nachdem ihnen die Wahrheit klargemacht wurde. Doch vergebt und seid nachsichtig, bis Allah seine Entscheidung ergehen lässt. Also uns wird erst gesagt, die wollen uns sogar zu Unglauben bringen, die missgönnen uns unseren Glauben, das ist Neid in ihren Seelen. Was sagt Allah, wie sollen wir damit umgehen? Doch vergebt und seid nachsichtig. Tut so, als ob nichts passiert ist. Macht weiter eure Arbeit. Lasst euch nicht drauf ein. Ignoriert es, bis Allah seine Entscheidung ergehen lässt. Und Allahs Hilfe kommt irgendwann. Wahrlich, Allah hat zu allem Macht. Und das ist wirklich wieder so eine goldene Regel fürs ganze Leben. Wir beklagen uns so oft, jener ist neidisch auf mich, jener guckt mich komisch an, jener ist immer so gemein zu mir, der und der stört mich immer, ich würde gern so viel arbeiten, aber ich werde immer wieder gestört. Was ist die Lösung? Willst du jeden Einzelnen ändern? Kannst du den Neidling, den Störer, den, der dich komisch anschaut, der dich nicht was machen lässt, was du tun, kannst du jeden ändern? Nein! Wir wissen, dass wir Grenzen haben. Wir können nicht jeden ändern. Wir können es versuchen, aber jeder weiß, er wird nicht jeden Einzelnen ändern können. Was ist dann die Lösung? Selbst damit umgehen lernen. Ignorieren. Übersehen. Vergeben, wenn man dazu in der Lage ist. Das wäre das Ideale. Und weiter das tun, was man tun muss und will. Denn die Arbeit Allahs nicht aus dem Fokus verlieren. Die Pflichten gegenüber Allah nicht vergessen darüber. Sonst gibt es ja gar keine, sonst wäre keine Auf dieser Welt wäre keine Arbeit möglich, wenn jeder sich von jedem, was um ihn herum so passiert, davon abhalten lassen würde. Ja, selbst unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, viele Beispiele. Jetzt ein kleines Beispiel, dass als bei der Eroberung von Mekka, als er die Stadt erobert hat und dort Leute wohnten, die ihn jahrelang, 20 Jahre lang oder fast 20 Jahre lang, ihn aufs Bitterste verfolgt, erniedrigt, bekämpft hatten. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlassen? Allgemeine Vergebung für alle, die dort wohnten. Außer ein paar Fälle, das werden wir inshallah noch lernen. Ja, deswegen die Verschwörungen der Menschen, deren Listen uns gegenüber, wenn sie denn überhaupt auch wahr sind, vieles bilden wir uns auch oft auch nur ein, aber gut, auch sagen wir, sie sind wahr, das nicht als, ja, als Ausrede für die eigene Mangel an Leistung nehmen. Ja, wir sollen nicht Menschen sein, die Ausreden benutzen, sondern was sollen wir tun? Unnötige Last loswerden, vergessen, vergeben, weitermachen. Und verrichtet das Gebet und gebt die Zakat. Ja, genau, weitermachen. Verrichtet das Gebet und gebt die Zakat. Und was ihr für euch an Gutem vorausschickt, das werdet ihr bei Allah vorfinden. Also keine Angst, lasst den Neider, lasst den Störer, was auch immer. Wenn ihr Gutes tut, keine Sorge, ihr werdet das bei Allah vorfinden. Wahrlich, Allah sieht wohl, was ihr tut. Und sie sagen, es wird niemand in das Paradies eingehen, außer Juden und Christen. Also die Juden sagen, keiner geht ins Paradies außer Juden. Christen sagen, keiner geht ins Paradies außer die Christen. Dies sind Wunschvorstellungen. Sprich, bringt euren Beweis her, wenn ihr wahrhaftig seid. Ja, jede Gruppe behauptet so, nur wir. Für uns ist ausschließlich die Errettung. Allah sagt, was ist das für eine Behauptung? Bringt die Beweise. Hat Allah irgendjemanden von den Menschen schon versprochen, du gehst ins Paradies, weil du in der richtigen Gruppe bist? Jeder Mensch wird einzeln zur Verantwortung gezogen werden. Doch wer sich Allah hingibt und Gutes tut, das hier ist nämlich das Kriterium. Ja, das ist hier das Kriterium, nach dem Allah richten wird. Wer sich Allah hingibt und Gutes tut, der hat seinen Lohn bei seinem Herrn. Und diese werden weder Angst haben, noch werden sie traurig sein. Und die Juden sagen, die Christen stützen sich auf nichts. Und die Christen sagen, die Juden stützen sich auf nichts. Wobei sie doch das Buch lesen. Also beide lesen das Buch, beide sind informiert über die Wahrheit, doch beide reden so wie jemand, der genauso wie sie reden, redeten diejenigen, die kein Wissen besitzen. Also manchmal ist es so, als ob man gar nichts weiß. Ja, die reden genauso wie die, die kein Wissen besitzen. Allah wird dann am Tage der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie gestritten haben. Ja, manche Dinge müssen wir Allah überlassen. Auch wenn wir gerne manchmal würden, zu wissen, wer wohin geht, damit wir jeden einen Stempel auf die Stirn drücken können. Nein, dieses Wissen ist Allah vorbehalten. Uns wurden Kriterien gegeben, aber wir wissen nicht, ob wir diesen Kriterien wirklich und wahrhaftig geschafft haben zu entsprechen. Wer begeht mehr Unrecht als derjenige, der verhindert, dass in den Gebetsstätten Allahs, in den Moscheen Allahs, sein Name gerufen wird und der für ihre Zerstörung eifert? Das ist das größte Unrecht. Jene dürfen sie nicht anders als in Furcht betreten. Für sie gibt es im Diesseits Schande und im Jenseits wird ihnen eine schwere Strafe zuteil werden. Und Allah gehört der Osten und der Westen. Wo immer ihr euch also hinwendet, dort ist das Antlitz Allahs. Wahrlich, Allah ist allumfassend, allwissend. Allah ist nicht einzuschränken an einen Ort. Und eben hat Allah davon gesprochen, wie die verschiedenen Gruppierungen, und wir Muslime fallen genauso darunter. Ja, meine Gruppierung, mein Name, mein bestimmter persönliche Definition von, was ich als Frömmigkeit empfinde, nur hier ist die Rettung. Ja, das ist genau dasselbe Prinzip. Die Einschränkung von dem, was bei Allah ist. Ja, das nur hier ist Rettung. Allah sagt, Allah gehört der Osten und der Westen. Wo immer ihr euch hinwendet, dort ist das Antlitz Allahs. Wahrlich, Allah ist allumfassend, allwissend. Und sie sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Das ist jetzt für die Christen gemeint. Und wenn für die Juden auch, dann, dass sie sagen, Usayd wäre der Sohn von Allah. Gepriesen sei er, wahrlich, ihm gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Alles ist ihm untertan. Also er braucht keinen Sohn, alles gehört ihm sowieso. Dem Schöpfer der Himmel und der Erde. Wenn er eine Sache beschließt, so sagt er nur zu ihr, sei, und sie ist. Und diejenigen, die kein Wissen besitzen, sagen, warum spricht Allah nicht zu uns und sendet uns kein Zeichen? So wie sie reden, redeten auch diejenigen vor ihnen. Ihre Herzen sind einander gleich. Wieder zur Wurzel alles Übels. Wo muss man sich verändern? Ihre Herzen sind einander gleich. Das sind verschiedene Generationen, die hier sprechen, verschiedene Zeitalter. Allah beschreibt die früheren und ganz andere Menschen. Was sagt er? Die ähneln einander. Inwiefern? Ihre Herzen sind einander gleich. Wir haben die Ayat klar gemacht für Leute mit sicherem Glauben. Die Verse, die Zeichen klar gemacht für Leute mit sicherem Glauben. Ja, die denken ähnlich, obwohl die Zeichen da sind. Trotzdem haben sie diese ihre Reaktion darauf. Das nein, wir sehen zwar Zeichen, aber wir wollen persönlich von Allah angesprochen werden. Wir haben dich mit der Wahrheit gesandt, als Verkünder der frohen Botschaft und Warner. Und du bist für die Gefährten der Jahim, des Höllenfeuers, nicht verantwortlich. Mit dir werden weder die Juden noch die Christen zufrieden sein, bis du ihrem Bekenntnis gefolgt bist. Sprich, die Rechtleitung Allahs ist doch die wahre Rechtleitung. Also was ist jetzt nochmal Rechtleitung? Das, was Allah als Rechtleitung beschreibt. Und wenn du ihrem Ansinnen folgst, nachdem zu dir das Wissen gekommen ist, so wirst du vor Allah weder Freund noch Helfer haben. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, lesen es, wie man es lesen soll. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ Wie es recht ist, dass man es verliest. Diese glauben daran. Wer aber daran nicht glaubt, diese sind doch die Verlierenden. Wieder hier eine weitere Beschreibung von den Verlierern. Wie ist es recht, das Buch zu lesen, dass man es so liest und verliest, wie es offenbart wurde, mit den bestimmten Art und Weise und Regeln, das werden wir noch besprechen, wenn Allah will. Und dass man sich vor allem natürlich daran hält, was in dem Buch offenbart wird, geboten wird, verboten wird. Ja, sich daran halten, das Leben, eine Wirkung auf das Leben zeigen, dass, von dem, was in dem Buch drin steht. O ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, die ich euch gewährt habe, wieder. Seid dankbar und denkt daran, dass ich euch den Vorrang vor den Völkern gegeben habe und fürchtet den Tag, an dem keine Seele für eine andere etwas übernehmen kann und von ihr weder Lösegeld angenommen noch eine Fürsprache ihr etwas nützen wird. Diesen wird kein Beistand zuteil. Und Bani Israel sind die Muslime ihrer damaligen Zeit, Folger von Musa a.s., es waren Muslime. Und trotzdem sagt Allah ihnen, fürchtet den Tag, an dem kein Beistand ist, außer wer von Allah Beistand bekommt. Einerseits haben wir hier Bani Israel, ein ganzes Volk, das von Allah hier getadelt wird. An anderen Stellen im Koran wird das auch gelobt werden, aber hier vor allem war der Tadel vor allem herauszulesen. Und andererseits haben wir ein ganzes Volk und andererseits haben wir hier einen einzelnen Mann, Ibrahim a.s., Abraham, der Prophet und Freund Allahs, über den Allah auch sagt, kana ummatan, er war eine Umma. Er war eine ganze Gemeinschaft. Er hat das vollbracht und geleistet, was eine ganze Gemeinschaft ansonsten leisten würde. Und als Ibrahim von seinem Herrn durch Worte geprüft wurde, Ibrahim a.s. hatte viele, viele Prüfungen. Verfolgung, Vertreibung, Folter, sein Leben war in Gefahr. Viele, viele Prüfungen. Und er diese vollbrachte. Er bestand jede einzelne Prüfung. Da sprach er, Allah sprach zu ihm, ich werde dich zu einem Imam, Führer, Leiter, für die Menschen machen. Da bat Ibrahim, auch von meiner Nachkommenschaft, also wird auch meine Nachkommenschaft diesen Status von dir bekommen? Er, Allah, sprach, mein Versprechen erstreckt sich nicht auf die, die Unrecht tun. Also letztendlich muss jeder an seinen eigenen Taten arbeiten. Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen machten, so wie zu einer Sicherheit machten, sprachen wir, nehmt euch die Stätte Ibrahims zum Gebetsort. Also die Kaaba ist ein Ort der Einkehr für die Menschen, ein Ort der Sicherheit, dort darf kein Krieg geführt werden, dort dürfen bestimmte Dinge dürfen dort nicht gemacht werden, weil es ein heiliges Gebiet ist. Und die Stätte Ibrahims, dort wo die Fußspuren von Ibrahim a.s., wer von euch schon Umrah und Hajj gemacht hat, der hat das schon gesehen, dort ist auch eine Gebetsstätte. Ja, die Fußspuren, ja, diesen Menschen sollen wir alle folgen. Ist zum Gebetsort gemacht worden. Und wir haben Ibrahim und Ismail auferlegt. Ismail, der Sohn von Ibrahim a.s., reinigt mein Haus für die es Umkreisenden und sich dort Zurückziehenden, die sich Verneigenden und sich Niederwerfenden. Also die dort gottesdienstliche Handlungen gottesdienstliche Handlungen tun, für die reinigt es. Reinigung, Reinsein, reinigt es. Ja, das ist auch ein ganz großes Thema, was vor allem die Orte betrifft, wo Allah angebetet wird. Und als Ibrahim sagte, mein Herr, mach dies zu einem sicheren Ort und gib Früchte den dort Wohnenden, wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt, sagte er, auch den, der ungläubig ist, werde ich für kurze Zeit versorgen. alsdann ihn ausliefern der Bestrafung des Feuers. Und welch ein schlechtes Los ist das. Also auch die Nichtgläubigen, die werden nicht in diesem Diesseits so, dass ihnen alles verwehrt wird wegen ihres Unglaubens. Nein, die kriegen auch Versorgung für kurze Zeit, aber letztendlich, und darum geht es ja eigentlich, die Ewigkeit, wo werden sie diese verbringen? Und als Ibrahim mit Ismail die Grundmauern des Hauses errichtete, von der Kaaba, als sie diese wiederaufbauten, sagte er, unser Herr, nimm von uns an, denn wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Erstmal, dass hier einer der größten Propheten mit seinem Sohn hier eine relativ einfache Arbeit, rein äußerlich gesehen, tut. Er legt selber Hand an, ist sich nicht zu fein, auch sich zu bücken und zu beugen und die schweren Steine zu heben. Andererseits eine der größten Arbeiten, weil was machen sie? Die bauen das Haus Allahs auf die Kaaba, die in der Zukunft ein Ort, von wo Millionen von Menschen Allah anbeten würden. Und was macht er bei dieser großen, ja, rühmlichen Arbeit? Was macht er für eine Dua? Unser Herr, nimm von uns an. Trotzdem noch die Sorge, dass Allah, wenn er die Tat nicht annimmt, dann hat sie letztlich wieder nichts gebracht. Und unser Herr, mach uns dir ergeben. Wieder Sorge um die eigene Ergebenheit, Bitte um die Rechtleitung. Und aus unserer Nachkommenschaft eine Gemeinde, die dir ergeben ist. Und zeige uns, wie wir dich anbeten sollen. Ja, zeig uns, leite uns, gib uns die Rechtleitung. Wir wissen selber nicht. Und wende uns deine Gnade wieder zu. Denn wahrlich, du bist der gnädig sich wieder zuwendende, der Barmherzige. O unser Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte. Und unser Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt. Um wen macht er hier Dua? Wann wurde dieses Bittgebet von Ibrahim a.s. erfüllt? Tausende Jahre später in dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, Ibrahim a.s. hat gearbeitet, Dua gemacht, fertig und hat seine Arbeit weitergemacht. Er hat nicht auf sofortige Ergebnis gewartet. Er wusste, Dua gemacht, Allah wird es machen, wann die richtige Zeit ist. Sich auf Allah verlassen. Und wann ist es passiert? Tausende Jahre später durch das Entsenden von dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der genau dies tat, ihnen deine Worte verliest, sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert, reinigt, die Herzen reinigt, eine Wirkung mit ihnen passiert, nachdem ihnen das Buch gelehrt wurde. Denn wahrlich, du bist der Allmächtige, der Allweise. Und was für eine Vision auch Ibrahim a.s. hat. Also was für eine Gemeinschaft, die komplett dir allein ergeben sein wird. Ein Gesandten aus ihrer Mitte. Also das sind Visionen. Der ist hier allein in der Wüste mit seinem Sohn. Eine Frau, ihr Baby, der ist jetzt groß geworden, Ismail a.s., ist weit und breit sonst keiner. Ein Stamm hat sie sich zu dieser Zeit schon dort ansässig gemacht. Ismail war ja schon ein bisschen größer. Was für eine Vision, dass dieser Ort irgendwann ein Ort der reinen Gottergebung sein wird. Ja, und auch diese Demut, mit der Ibrahim a.s. diese Bittgebete macht, ist wirklich, so sollten Gläubige sein. Ja. Und unser Herr, und wer verschmäht den Glauben Ibrahims, außer dem, der sich selbst zum Toren gemacht hat? Denn wir hatten ihn bereits im Diesseits auserwählt, und im Jenseits wird er gewiss unter den Rechtschaffenen sein. Als sein Herr zu ihm sagte, ergib dich, Eslim, nimm den Islam an, ergib dich, sei gehorsam. Ja, in Islam fallen viele Übersetzungen rein. Ergib dich, sagte er, ich ergebe mich dem Herrn der Welten. Und Ibrahim befahl es seinen Söhnen an und ebenso Jakub. Jakub ist der Enkelsohn von Ibrahim a.s. Der hat das wieder seinen Söhnen weitergegeben. Meine Söhne, Allah hat für euch die Religion auserwählt. Deshalb sterbt nicht anders, als Allah ergeben zu sein. Und die Liebe zu etwas erkennt man vor allem, wenn man sieht, gibt dieser Mensch das auch seinen Kindern weiter? Weil den Kindern wird man immer nur das geben, was man selbst fürs Beste hält. Weil die Kinder liebt man ja, denen will man vor allem das mitgeben, was man selber für gut, richtig, nützlich und für das Beste hält. Ja, und das sehen wir hier, meine Söhne, Allah hat für euch die Religion auserwählt. Sterbt nicht anders, als Allah ergeben zu sein, sterbt nicht anders als Muslime. Wart ihr etwa Zeugen, als Jakub im Sterben lag und als er zu seinen Söhnen sagte, wem werdet ihr dienen, wenn ich weg bin? Diese Söhne sind übrigens die Bani Israel, aus denen dann der ganze Stamm Bani Israel entstanden ist. Ja? Jakub ist ja derjenige, der den Titel Israel, den Beinamen Israel trägt. Wem werdet ihr dienen, wenn ich weg bin, sagten sie, Wir dienen deinem Gott, dem Gott deiner Väter Ibrahim, Ismail und Ishaq, dem einzigen Gott, und ihm sind wir ergeben. Dies ist eine Gemeinde der Vergangenheit. Ihr wird zuteil, was sie sich erworben hat, und euch wird zuteil, was ihr euch erworben habt. und ihr werdet nicht für das verantwortlich sein, was jene getan haben. Also nicht, wir freuen uns natürlich über die rühmlichen Taten unserer Vorväter, natürlich, und wir freuen uns und rühmen sie und preisen sie auch und sind dankbar für das Erbe, was sie uns hinterlassen haben. Nur das Problem fängt dort an, wenn man sich auf das ausruht, was frühere getan haben. Das ist eine Gemeinde, die ist schon dahin gegangen. Sie wird die Belohnung bekommen für das, was sie getan haben. Frage ist, was habt ihr vorausgeschickt? Und sie sagen, seid ihr Juden oder Christen? Dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Also Juden sagen, seid Juden, Christen sagen, seid Christen und dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Sprich, doch, die Religion Ibrahims. Doch oder in, man kann auch sagen, aber nein, die Religion Ibrahims, der rechtgläubig war und nicht den Götzenanbetern angehörte. Dass jeder ruft zu seiner Gruppe, nein, wir folgen dem, was Ibrahim a.s. wirklich und wahrhaftig den Menschen gebracht hat. Sprecht. Also wir alle sollen sprechen. Wir glauben an Allah und an das, was uns herabgesandt worden ist und was Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakub und den Kindern Israels, den Stämmen Israels herabgesandt wurde und was Musa und Isa gegeben wurde und was den Propheten von ihrem Herrn gegeben worden ist. Wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied und ihm sind wir ergeben. Also was die Botschaft angeht, jeder Prophet Allahs hat dieselbe Botschaft im Allgemeinen mit verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, aber dieselbe Botschaft bekommen und das ist, dass wir folgen. Ja, der Name, den man dann auf der Gruppierung trägt, ja, Muslime sein, und zwar im wahren Sinne Muslime sein, etwas tun dafür und nicht sich auf einen Namen ausruhen. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, ihr, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann werden sie rechtgeleitet sein. Wenn sie sich aber abwenden, so sind sie nur in Abspaltung geraten. Doch Allah wird dir wider sie genügen. Also Allah wird dir gegen ihnen helfen und genügen. Und er ist der Allhörende, der Allwissende. Dies ist die Weisung Allahs. Sibrat Allah, das ist die Färbung Allahs. Und wer hat eine schönere Färbung, Farbe als Allah, Weisung als Allah? Und ihm dienen wir. Sprich, wollt ihr etwa mit uns über Allah streiten, wo er unser Herr und euer Herr ist? Doch wir haben unsere Taten und ihr habt eure Taten. Und ihm sind wir aufrichtig zugetan. Jeder tut, jeder bemüht sich, jeder hat seine eigenen Taten. Wir ergeben uns aber nur Allah. Oder wollt ihr etwa sagen, dass Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakub und die Stämme Israels Juden oder Christen waren? Sprich, wisst ihr es besser oder Allah? Also, dass diese Namen sind doch spätere Erfindungen oder Einschränkungen von euch selber. Sie waren doch aufrichtig Gott Ergebene. Und wer ist ungerechter als derjenige, der ein Zeugnis verbirgt, das er von Allah erhalten hat? Welches Zeugnis? Nämlich über die Gesandtschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche ihnen bekannt war. Und Allah ist dessen nicht achtlos, was ihr tut. Dies ist eine Gemeinde der Vergangenheit. Ihr wird zuteil, was sie sich erworben hat, und euch wird zuteil, was ihr euch erworben habt. Und ihr werdet nicht für das verantwortlich sein, was jene getan haben. Rabbana taqabbal minna. Ja, das heißt also, wir haben jetzt unglaublich oft von Taqwa gelesen in diesen Juz. Deswegen wäre schön, wenn ihr das nochmal lest, vielleicht sogar unterstreicht hier und da in euren Notizen, wie oft Taqwa vielleicht sogar vorkam, mit welchen Eigenschaften das noch verbunden wird. Ja, dass wir vielleicht die Wichtigkeit davon erkennen, weil letztendlich, was immer wir auch lesen, es muss darin münden und wirken, dass wir uns zu gottesfürchtigeren Menschen werden. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.